Sand, die Steine, der Asphalt, ein Gesicht, das Nein deines dringt. Du öffnest die Lippen, ohne zu schmecken. Arme und Hände, deine Fingerkuppen kleben zusammen. Such nicht nach mir, ich finde dich, vibriert.